Diese Sendung wird dir präsentiert von der Piratenpartei Nordrhein-Westfalen. So, wir laufen. Wunderbar. Ja, einen schönen guten Abend zur dritten Vorstandssitzung des Landesvorstands NRW der Piratenpartei Deutschland. Heute am 1. Juni um 20.30 Uhr. Wir beginnen heute mal pünktlich auf die Minute. Mein Name ist Vago, ich werde durch die Sitzung leiten. Anwesend sind von oben hier im Mumble der Martin, der Wolf, der Janis, der Sven, die Vago und die Isan. Der Töffer und Bali haben sich beide eben entschuldigt. Wir sind aber dennoch beschlussfähig und hätten dann zunächst mal das Protokoll anzunehmen. Gibt es da Anmerkungen, Fragen, Einwände? Das ist nicht der Fall. Dann haben wir das einstimmig angenommen. Das Protokoll macht der Elder hier schon mal ganz lieben Dank im Voraus. Und dann kommen wir zu den Berichten des Landesvorstands. Beginnt mit Sven. Jo, ich danke dir. Was habe ich so zu berichten? Ich habe mich bezüglich unserer Angelegenheiten jetzt heute Morgen noch um den Vertrag für den Datenschutzbeauftragten gekümmert. Dann halte ich noch aktiven Kontakt im Moment zu den neuen Mitgliedern aus Solingen, sodass sie entsprechend bei uns gut ankommen. Hatte Absprache bezüglich Streaming und Podcast mit der AGÖA. War ansonsten auch viel so mit bundesrelevantem Social Media Geschichte in Richtung letzte Generation etc. Generell Umweltthema kocht überall gerade hoch. Wir haben jetzt zum Beispiel auch in NRW vermehrt mit Hörsaalbesetzungen und uns zu tun. Das heißt, da kann man auf jeden Fall mit arbeiten. Dann habe ich mich mal gekümmert, die Webpräsenz des VKV Wuppertals wiederherzustellen. Halte gerade Kontakt zu Hochschulgruppen bezüglich des gescheiterten 180 Euro Deutschland-Semester-Tickets, was leider durch Bayern gescheitert ist. Dann habe ich in der Zwischenzeit noch mein gescheitertes journalistisches Bürgerbeteiligungsprojekt in Wuppertal begleitet. Ist leider nicht durch die dritte Phase gekommen. Und ja, ansonsten temporär in der Zeit die Polgefone für Janis übernommen und habe noch die Anfrage bezüglich einer Cybersecurity-Spezialistin bearbeitet. Das wär's von mir. Danke dir. Wenn ihr Fragen habt oder Anmerkungen zu unseren Tätigkeitsberichten, gerne am Ende. Wir machen dann erstmal weiter und zwar mit mir. Ich war am 21.06. ist natürlich Quatsch, 21.05. in Bonn. Da gab es eine gemeinsame Kreismitgliederversammlung der Bonner und Rhein-Siegener Piraten und sie haben einen Regionalverband gegründet, der wird heißen Regionalverband Bonn-Rhein-Sieg. Gültig wird das Ganze laut Satzung dann ab 1. Juli. Und ja, das war eine spannende Angelegenheit und ist sicherlich auch für andere Kreisverbände eine gute Idee, da mit einem Regionalverband so ein bisschen die Kräfte zu bündeln und sich zusammenzutun, um gemeinsam Dinge zu veranstalten. Dann habe ich mich weiter um die Kreismitgliederversammlung in Köln gekümmert, den Raum angemietet, der Termin steht jetzt fest. Ich werde dann darauf nochmal zurückkommen, wenn die Einladungen verschickt werden müssen. Den Text mache ich dann soweit fertig. Ja, dann war ich auch auf der AGÖA-Sitzung und ich habe mich so ein bisschen, erinnert euch, wir hatten da mal ein Ticket bezüglich einer Crew. Ich habe mich mal so ein bisschen eingelesen in die NRW-Crews, habe die gesichtet und ich denke, dass die eigentlich alle nicht mehr aktiv sind. Da melde ich mich dann zurück mit einem entsprechenden Antrag. Ja, dann hatte ich auch mit der Kommunikation zu tun, was unseren neuen Datenschutzbeauftragten angeht. Den Vertrag habe ich dann dreimal unterschrieben zurückgeschickt und dann gab es noch so ein bisschen Kleinkram mit Tickets bearbeiten und schubsen. Das war's von mir und es geht weiter mit Wolf. Ja, danke schön. So viel habe ich bei Weitem nicht zu bieten, weil ich mich eine Woche im schönen Niederlanden rumgetrieben habe. Ansonsten habe ich was Spam aus dem RT rausgelöscht, Tickets bearbeitet, die ein oder andere Unterschrift geleistet und mir die Sachen angeschaut. Das war es dann über diese Woche auch schon. Danke dir, Bali ist nicht da, dann ist der Janis dran. Ja, bei mir gibt es nicht ganz so viel, weil ich ja sehr stressige Wochen hinter mir habe und wirklich gar keine Zeit hatte bis jetzt Montag, Dienstag. Aber ich war jetzt am Dienstag beim Dicken Engel und ab jetzt bin ich dann auch wieder da. Dir und als nächstes wäre dann Isan dran. Danke. Auch ich war bei der AGÜA-Sitzung am letzten Freitag und habe sehr viel Zeit mit Social Media verbracht, denn ich versuche unsere Mastodon-Instanz zu pushen und das bedeutet, man muss sehr viel durch die Timelines durchgehen und alles Mögliche zusammensuchen. Und das Gleiche gilt natürlich auch für die anderen Plattformen, Piraten-News aus NRW zusammenzusuchen, damit man die dann eben ein bisschen verbreiten kann, ist schon sehr zeitaufwendig. Ich war auch im Dicken Engel, weil der ist für Social Media, für News und als Pulsfühler zur Basis schon recht wichtig. Deswegen war ich auch an einigen anderen Mumbles, und dann habe ich auch Tickets vom Spam befreit und ansonsten ein bisschen geschubst, obwohl die ja eigentlich gar nichts dafür können. Das war's. Ja, die tun mir auch manchmal leid, die Tickets. Danke, Isan. Und als letztes hören wir den Martin. Ja, ich war tatsächlich hier mit dem kommunalen Kram voll ausgelastet. Es ging auf die Ende der Haushaltsberatung zu und ich musste meine Haushaltsrede schreiben und halten. Deswegen habe ich eigentlich nur angeregt bei uns einen Stammtisch zu machen und der wird an dem letzten Montag vor den Ferien stattfinden und der Ort steht aber noch nicht fest, weil der Tisch noch nicht reserviert ist. Das war's eigentlich. Okay, danke dir. Gibt es Fragen, Anmerkungen? Gerne auch aus dem Zuhörerinnenraum. Okay, dann mache ich mal weiter. Und zwar Berichte Statistik. Da gibt es ein Update, was die Mitgliederzahl angeht vom 31. Mai. 1391 Mitglieder, davon stimmberechtigt 538. Dann haben wir in der Barkasse Stand gestern 158,48 € auf dem GLS-Girokonto 11.380,13 €, Zinsertragskonto unverändert 29,99 €, Stadtsparkasse Düsseldorf Girokonto, da sind 69.402,97 € und auf dem Renditekonto 186.778,51 €. Die VKV-Kontostände findet ihr immer auf unserem Vorstandsblog, also vorstand.piratenpartei-nrw.de unter Kontostände im Menü. Wolf, magst du vielleicht mal den Martin fragen, dass wir da ein Update bekommen, weil wir haben ja jetzt auch eine VKVs. Ja, kann ich gerne machen. Sollte man eh haben, weil wir haben ja zum einen durchaus die Krux mit VKV-Finanzierungsanfragen, aber auch mit der Auflösung von Verbänden und da sollte man schon eine Übersicht kriegen. Ich frage den Martin mal. Super, danke dir. Gibt es Fragen, Anmerkungen zu unseren Kontoständen? Okay, ich mache weiter mit den Terminen. Da haben wir morgens, 2. Juni, die Sitzung der WKO um 19:30 Uhr im Mambel. Am 9. Juni die 14-tägige AGÖA-Sitzung im NRW-Mambel um 21 Uhr. Am 10.6. den CSD in Bielefeld mit Pirateninfostand. Am 16. und 17. Juni die Bit- und Bäume-Konferenz. Am 24. und 25. Juni den Bundesparteitag und die AV zur Europawahl in Magdeburg. Dann am 13. bis 16. Juli haben wir über Toffer eine Einladung bekommen zum Aktivkongress Digital Courage. Da gibt es ein Ticket 503060, wo man sich anmelden kann. Am 12. und 13. August gibt es die bundesweite PolGF-Tagung in Bremerhaven. Da ist auch mittlerweile eine Wiki-Seite entstanden. Dann haben wir zum Schluss noch am 8. bis 10. September den dritten Parteienkongress. Da gab es jetzt auch noch mal wieder einen Reminder zur Anmeldung. Und wir haben auch am 8.10. Landtagswahlen in Bayern und Hessen und auch die Wahlen in Luxemburg. Haben wir was vergessen? Gut, dann war es das mit den Terminen. Wir haben zwei Anträge. Und zwar zum einen ein Finanzantrag vom VKV Duisburg, Ticketnummer 503499 vom Reinhard Beckmann. Ich glaube, du bist da. Und du bist auch schon im Sprechen. Möchtest du deinen Antrag vorstellen? Ja, wir haben uns in Duisburg entschlossen, einen Mitgliederversammlung durchzuführen, um wieder von vorne anfangen zu können. Und dafür müssen wir erstmal die Büropiraten bestimmen und die weitere Vorgehensweise. In der Regel kostet der Margeritenhof 30 Euro. Ich habe mal 50 aufgeschrieben wegen Preiserhöhung, eventueller, und die wollten wir gerne beantragen. Hattest du meine E-Mail bekommen wegen der Unterstützer MCC? Ja, habe ich nicht verstanden. Hattest du meine E-Mail bekommen auf deinen Antrag mit der Bitte, dass du uns das nochmal zuschickst mit zwei UnterstützerInnen im CC? Das habe ich noch nicht gesehen, aber kann ich dann zusenden für das nächste Mal dann. Muss ich gucken, dass ich kriege. Habe ich jetzt verpennt. Also es geht nur darum, dass da zwei UnterstützerInnen rein müssen ins CC, dass wir wissen, dass da auch andere mit informiert sind. Und dann können wir über den Antrag auch beschließen. Gut, dann machen wir das so, danke. Ja, wir machen das dann im Umlauf, das geht ganz schnell. Einfach auf meine E-Mail nochmal antworten mit zwei Unterstützern. Danke. Super, danke dir. Jo, das wäre dann Antragsstatus vertagt aus Gründen. Dann haben wir einen zweiten Finanzantrag, Ticketnummer 503508. Der ist von der AG Technik, von Daniel. Haben wir den Daniel hier? Den sehe ich jetzt nicht. Dann lese ich das mal vor. Der Antrag ist, wie gesagt, vom Daniel. Unterstützer sind Dirk und Lars aus der AG Technik. Uns beantragen für das LPT Equipment ein Budget von 3x80 Euro, also 240 Euro inklusive einem Puffer für drei neue WLAN-Router. In der Beschreibung steht noch drin, dass die AG Technik auch zeitgemäß WLAN anbieten möchte. Da wurde bisher privates Equipment mitgenutzt, und dann gibt es noch einen Link zu einer Verkaufsseite. Gibt es Fragen oder Anmerkungen dazu? Vielleicht kann ich ein bisschen ergänzend was dazu sagen, so als VL des letzten LPTs. Also die WLAN-Router sind tatsächlich bei den vergangenen LPTs von Daniel, glaube ich, privat sogar zur Verfügung gestellt worden. Das sind jetzt welche, die im Grunde auch schon bei uns gängig in Benutzung sind. Die sind auch baugleich, jetzt die da sind, wenn ich das jetzt nicht richtig irre, sind das, glaube ich, sogar baugleich mit denen, die auch in der LGS sind. Deswegen kann man dem also auch nichts gegen sagen. Ich denke mal, das ist auch eine ganz gute Sache, und Daniel weiß ja schon, was wir da auch benötigen. Ich meine, Daniel hätte uns das auch schon mal angedroht, dass sie da sichten wollen und dass da ein Antrag kommt. Ich kann mich auch nicht erinnern, das muss sehr, sehr lange her sein, dass wir überhaupt mal was für so einen Antrag von der AG Technik hatten zur Erneuerung unseres Equipments. Ja, also wenn es keine weiteren Fragen oder Anmerkungen gibt, dann würde ich das einfach mal von oben nach unten abstimmen. Martin. Ja. Wolf. Dafür. Janis. Enthaltung. Sven. Dafür. Ich bin auch dafür. Und Isan? Ich bin auch dafür. Und ich habe jetzt gegoogelt, was refurbished heißt, und bin wieder etwas schlauer geworden. Okay, dann haben wir diesen Antrag angenommen und werden den Antragsteller dementsprechend benachrichtigen. Weitere Anträge haben wir nicht. Umlaufbeschlüsse hatten wir auch keine. Dann sind wir jetzt schon bei Aktuelles aus den Kommunen NRW. Gibt es hier was zu berichten? Gerne aus dem Raum der ZuhörerInnen. Aber natürlich auch gerne von meinen KollegInnen. Schweigen. Okay. Ja, dann kommen wir zu sonstigem Wichtigem. Wir haben eine E-Mail bekommen vom Bundesvorstand, von Jan. Da ist eine Auflistung etlicher Domains, die der Bund gerne kündigen möchte, aber vorsichtshalber mal nachgefragt hat bei allen Landesverbänden, ob es für die eine oder andere Domain gegebenenfalls noch Interesse gibt. Ich weiß nicht, ob ihr euch das mal kurz angeschaut habt. Also ich habe mir das durchgesehen und das trifft auch auf von uns gehaltene Domains zu. Es gibt sehr viele, die halt anlassbezogen mal irgendwann eingerichtet worden sind, zur entsprechenden Zeit in der Bewerbung waren und im Prinzip ohne weitere Pflege der dazu passenden Webseiten, Öffentlichkeitsarbeitskanäle und so weiter eigentlich nutzlos sind. Von daher kann man der Löschung solcher, ich sag mal, eher schlafenden oder toten Domains locker zustimmen. Ich nehme das mal als Anreiz, mir die Liste der eigenen Domains mal anzugucken und eine ähnliche Vorschlagsliste aber für NRW zu erstellen. Das hört sich gut an. Gut, aber wenn jetzt keiner hier schreibt und sagt, wow, die brauche ich, die Domain, dann würde ich dem Jan kurz antworten, dass er vom Landesverband Nordrhein-Westfalen das Go dafür hat, die zu kündigen. Wunderbar, dann haben wir noch das Dauerthema, Marina NRW. Ich hatte ja, wie besprochen, den Kreis Mettmann angemeldet mit unseren Terminen und Terminvorschlägen und mit so Rahmenbedingungen, must have und nice to have. Ich habe da gestern auch Antwort bekommen vom Thomas. Ich habe das mal weitergeleitet, das ist Ticket 503577. Da sind ein paar Vorschläge drin, allerdings noch nicht wirklich konkret, also noch nicht, ob der Raum überhaupt verfügbar ist und was dann konkret kostet. Da sind zwei Sachen bei, wo ich denke, das könnte für uns bezahlbar sein und entspricht auch so ein bisschen den Anforderungen. Ich würde dann mit Küppi nochmal telefonieren, damit das vielleicht konkretisiert werden kann. Er schreibt auch, dass die Bedingungen gar nicht so leicht zu erfüllen sind. Meine Frage wäre jetzt, was machen wir, wenn diese Termine, die wir uns da ausgeguckt haben, nicht mehr passen für diese Räumlichkeiten? Sollen wir dann vielleicht direkt dazu sagen, ich meine, wenn man schon mit den Leuten telefoniert, dann Termine abzufragen, was weiß ich, ab Ende Oktober in den November hinein. Die Frage geht so ein bisschen Richtung Sven, was UFO angeht, aber natürlich auch Richtung Janis, weil das so in deinen Aufgabenbereich fällt dann mit der Marina. Prinzipiell steht da noch nichts an. Ich gehe auch nicht davon aus, dass der Wahl-BPT da ist. Das heißt, hypothetisch muss ich an der Stelle sagen, bin ich potenziell kein Bundespolgar-F mehr. Das heißt, sowas ginge zumindest aus meiner Richtung her auch. Und du sagtest, der Bundesparteitag, der wäre voraussichtlich im September. Ja, das wäre so angesteuert, aber da muss ja auch die Ausschreibung raus. Aber das ist so ungefähr, was ich persönlich anpeile. Janis, wie sieht das bei dir aus terminlich? Also ich kann auf jeden Fall sagen, dass ich am 26.08. wahrscheinlich nicht kann, weil ich da Geburtstag habe. Aber das geht ja gar nicht. Ja, normalerweise würde ich da auch kommen, aber am 18. Geburtstag, ansonsten habe ich eigentlich viel Zeit. Ist halt die Frage, wenn ihr das vor dem BPT machen wollt. Ja, und da bleibt halt nicht mehr so viel, ne? Also die Sommerferien gehen ja noch bis Anfang August. Dann ist das Polge-F-Treffen am 12.13. Und dann blieben halt für August nur noch diese beiden Wochenenden 19.26. Den 26. würde ich dann aber streichen, weil ohne dich macht das jetzt auch wenig Sinn. Ja, dann 2. September habe ich jetzt nochmal mutig angegeben, in der Hoffnung, dass da kein Bundesparteitag ist. Ja, dann würde ich sagen, wenn ich mit dem Küppi rede, dass er sollten diese beiden Termine, die da jetzt noch übrig bleiben, gar nicht passen, dann soll er direkt mal irgendwie Ende Oktober und in den November hinein schauen, was da möglich ist. Gut, ich sehe sonst nichts weiteres, sonstiges, wichtiges, aber ich habe den Tück im Sprechenraum. Nabend. Ja, ich weiß nicht, ob sonstig wichtig ist, aber ich denke, ich bin mal hoch, weil ich zumindest kein sonstig unwichtig gesehen habe. Ich habe ja in der letzten Mail bezüglich Wahlkampforga auch das Angebot mit reingeschrieben. Wenn es Fragen gibt zu dem Thema Wahlkampfkoordinator, komme ich gerne mal in die Vorstandssitzung. Das hat man bereits in der letzten Wahlkampf-Orga besprochen, dass ich das mit reinschreibe. Und Balli hat mich dann ganz spontan für heute eingeladen. Jetzt ist er selber nicht da, von daher wisst ihr wahrscheinlich auch nichts davon, dass ihr mich eingeladen habt. Ich stünde zu Fragen rund um das Thema heute euch ganz exklusiv zur Verfügung. Außer ihr sagt mir, ihr habt eh schon einen Wahlkampfkoordinator und es ist alles klar, was zu tun ist bei der Europawahl, dann bin ich noch so als Zuhörer da. Ach so, du bist schon bei der Europawahl. Ja, man muss ja dann doch ein bisschen planen, das ewige alte Ding, dass die Piraten zu spät dran sind und wir haben ja demnächst auch die Aufstellungsversammlung, ne? Also wir sind schon mitten in der Vorbereitung der Europawahl. Ja, da stimme ich dir zu. Man muss rechtzeitig anfangen. Bedauerlicherweise finden diese Treffen alle freitags statt, wo ich keine Zeit habe, weil das mein einziger Sporttag ist. Sonst würde ich auch dran teilnehmen. Wir haben diese Treffen ja jetzt quasi seit der Bundestagswahl, haben immer wieder zwischendurch mal tatsächlich versucht, einen neuen Termin zu finden. Es war dann meistens tatsächlich der Freitag oder noch schlimmer Samstag, Sonntag, wo ausreichend viele Leute Zeit haben. Wir haben halt alle volle Kalender. Ja, kenne ich. Ich würde gerne dazukommen, wenn es an einen anderen Tag wäre. Da könnt ihr mir gerne eine Einladung schicken. Müssten wir dann mal schauen, ja. Also ansonsten aus NRW bin ja ich sonst auch immer mit dabei. Also ich glaube, ich habe jetzt einmal gefehlt, aber sonst bin ich ja auch dabei. Gut, ist natürlich immer auch die Frage, wer macht bei euch dann tatsächlich den Job, in Anführungszeichen, des Wahlkampfkoordinators? Wenn das sowieso dann du machst, Isan, oder jemand aus dem Bundesvorstand, aus dem Landesvorstand, dann klar, dann braucht es das nicht. Aber wir wissen alle, es ist nicht ganz unwichtig, dass man hier eben auch dann den ganzen Kram, der da passiert, entsprechend mit begleitet. Ich weiß nicht, wie bei euch die LAFO-Jobs und alles andere ringsrum aussieht. Nein, ich bin nicht zuständig für die WKO, sondern ich bin da gewesen, einfach um mitzukriegen, was sich jetzt anbahnt. Und weil ja Social Media auch davon betroffen ist. Und was die WKO selbst betrifft oder beziehungsweise die Beauftragung, weiß ich jetzt auch nichts Konkretes. Aber ich sage nicht, dass ich da zuständig bin. Ich bin jetzt gerade so ein bisschen irritiert, weil ich so gerade überlege, wie war das in den vergangenen Wahlkämpfen. Ich glaube, für die Europawahl hatten wir als Landesverband bis jetzt nicht irgendwie einen Koordinatorposten oder sowas ausgeschrieben. Frage wäre jetzt, also wir haben ja die Möglichkeit, durch Isan an den Meetings teilzunehmen. Ich kann da auch ab und zu mal reinhören. Die Frage wäre halt, gibt es da jetzt schon genauere Planungen, dass wir uns da irgendwie, was weiß ich, ein paar Tage im Kalender rot markieren müssen? Gibt es schon irgendwie, machst du die Bundeskoordination, Tipp, oder wird das auch rausgeschrieben? Das ist schon relativ lange ausgeschrieben im Vorstandsportal. Ich mache ja immer wieder auch bei den verschiedenen Gelegenheiten nochmal Werbung dafür. Bisher hat sich nur keiner gemeldet. Von daher mache ich das im Moment, weil per Geschäftsordnung für das Thema zuständig, und werde es dann vermutlich irgendwann nach dem Parteitag dann auch von meiner Seite sagen, so, jetzt ist die Frist durch. Jetzt mache ich das dann halt komplett, weil immer müssen auch Entscheidungen fällen. Der Gedanke ist halt, dass wir quasi das Team, das wir ja auch bei der Bundestagswahl hatten, war ja eigentlich recht erfolgreich. Natürlich ist auch zur Europawahl, wenn auch jetzt nicht, was weiß ich, UU sammeln in den LVs, aber trotzdem müssen wir UU sammeln, entsprechende Koordination mit Plakaten, Sammelbestellung oder nicht. All diese Fragen, die nach der Bundestagswahl zumindest als, muss man mal noch diskutieren, noch im Raum stehen, sollte man dann natürlich diskutieren. Deswegen halte ich schon für sinnvoll, wenn wir dieses Instrument dann tatsächlich jetzt auch weiterführen, so wir ja auch tatsächlich seit der Bundestagswahl uns mit dem Thema Wahlkampforganisationen die ganze Zeit auch durchgehend beschäftigt haben. Wir lernen da langsam ein bisschen. Deswegen fangen wir eben auch schon so früh an mit dem Thema Europawahl. Sind aber auch schon seit einem Vierteljahr dran. Und wie ich ja geschrieben hatte, jetzt auch in der letzten Einladung, ist eben auch in der Runde derer, die regelmäßig schon da sind, eigentlich schon gewünscht, dass jetzt demnächst dann tatsächlich auch regelmäßig Landesvertreter da wären oder zumindest bestimmt wären, sodass dann ich oder ein potenzieller Koordinator, der beauftragt würde, dann eben auch weiß, wen er ansprechen kann in den einzelnen Landesverbänden. Okay, ja, dann machen wir uns dazu mal Gedanken, wie wir da uns am besten vertreten sehen. Ich wollte jetzt gerade noch irgendwas fragen. Ach so, UUs sammeln? Müssen wir UUs sammeln für die Europawahl? Ja, wir müssen bundesweit 4000 Unterschriften sammeln. Das denke ich, sollten wir relativ gut hinkriegen. Wir hoffen, dass wir das ab dem 1.7. das Formular tatsächlich haben und nachdem wir ja viele, viele Veranstaltungen haben, ja, dann vielleicht ja auch schon Anfang Herbst so tatsächlich das Ziel wäre, am 1.10. die 4000 dann entsprechend im Sack zu haben und sich dann über den Winter mit anderen Dingen beschäftigen zu können und nicht ständig zu gucken, dass wir da mitten im kalten Winter noch raus muss, um die letzten, ich weiß nicht wie viel, noch zu sammeln. Wie gesagt, wir versuchen aus den Erfahrungen zu lernen. Gibt es da schon irgendwie einen Zeitplan so? Also ich gehe davon aus, nach dem Kontakt zur Bundeswahlleitung, dass wir tatsächlich bereits am Wochenende nach der AV das Formular haben. Und dann muss man halt gucken, wo gibt es Veranstaltungen, wo man dann eventuell auch insgesamt mit einem Team von erfahrenen Leuten unterstützen kann, sich die Landesverbände gegenseitig unterstützen. Ihr habt ja jetzt selbst auch ein paar Termine genannt mit CSDs und was jetzt hier alles läuft im Sommer. Das sind Veranstaltungen, wo wir eigentlich auch immer relativ gut ankommen, relativ viele Menschen haben, die gut auf uns zu sprechen sind. Und diese Veranstaltung jetzt im Sommer sollte man natürlich nutzen. Jetzt in dem Sinne, dass wir von der Bundesebene her sowas planen, über die Landesverbände hinweg, gibt es natürlich nichts. Das ist nach wie vor zumindest nicht mein Ding, euch da was vorzusetzen. Aber wir sollten schauen, dass wir das in einer guten Zusammenarbeit noch besser als bei der Bundestagswahl eben möglichst zügig hinkriegen. Okay, danke dir. Gibt's noch weitere Fragen, Anmerkungen? Also ihr könnt mich bei Fragen natürlich immer auch gerne über die bekannten Kanäle antickern. Oder ich komme dann auch in 14 Tagen nochmal rein, wenn es dann eben bei euch ein bisschen aktueller wird. All die Möglichkeiten bestehen natürlich. Gut, danke dir soweit. Wir wissen, wie wir dich erreichen. Wir sehen zu, dass wir auch bei diesem Freitagstermin dann immer irgendwie vertreten sind. Und dann warten wir jetzt mal die Wahl ab und die schicken Formulare der Unterstützung und dann sehen wir weiter. Okay, gut. Sonstiges Wichtiges? Haben wir noch was? Oder Unwichtiges? Nein, Unwichtiges gibt es hier nicht. Ich habe nur auf Tix Bemerkung vorhin nochmal reagiert. Haben wir denn ein NÖ-Teil heute? Das scheint auch nicht der Fall zu sein. Gut, dann schließe ich die Sitzung mit der Ankündigung. Der nächste Termin der Landesvorstandssitzung ist der 15. Juni. Das ist wieder ein Donnerstag und das ist wieder um 20.30 Uhr und auch wieder im Mumble. Und damit schließe ich die heutige Sitzung um 21.04 Uhr. Vielen Dank.